بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir machen inshallah heute weiter mit dem 44. Unterricht. Und zwar geht es heute über das Thema Sabaq. Sabaq, liebe Geschwister, bedeutet auf Deutsch Wettkämpfe. Und zur Vollkommenheit des Islam gehört es, dass er für die Stärke der islamischen Umma sorgt und sich um die Ursachen ihrer kümmert, damit eben die islamische Religion die Möglichkeit hat, auch sich selbst zu verteidigen und damit die Religion des Islam sich unter den Menschen auch verbreitet. Denn die wenigen Menschen, die den Islam nicht kennen, werden sicherlich die Schwäche der Anhänger der Religion Allahs ist sicherlich keine Motivation für jemanden, diese Religion kennenzulernen oder anzunehmen, weil die Menschen leider das eine mit dem anderen verbinden und von der Schwäche der Muslime auf die Schwäche der Religion Hashaha Rückschlüsse ziehen oder Zusammenhänge sehen. Und deswegen ist dieses Kapitel von großer Bedeutung. Das Wort Sabaq kommt vom arabischen Verb Sabaqa und bedeutet so viel wie zuvorkommen oder vorangehen. Und manchmal sagt man auch statt Sabaq Musabaqa. Damit sind letztendlich die Wettkämpfe gemeint. Und Sabaq ist der Preis, den man aufgrund der erfolgreichen Teilnahme an einem Wettbewerb erhält. Insofern haben wir, das ist die sprachliche Bedeutung und das ist auch gleichzeitig die gesetzliche Bedeutung. Nun müssen wir die Gesetzlichkeit beweisen. Die Gesetzlichkeit des Sabaq ergibt sich aus dem Koran al-Karim, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Ijma'. Allah azza wa jal bricht uns im Koran al-Karim in Surat Yusuf: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf, aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Der Wettlauf der Geschwister von Yusuf a.s., der im Koran hier erwähnt wird, in Anwesenheit oder mit Kenntnis ihres Vaters a.s., des Propheten, bedeutet, dass dieser Wettlauf erlaubt ist. Es ist zwar das Gesetz der Menschen vor uns, aber wir haben keinen Beweis, dass unser Gesetz dieser Sache widerspricht. Im Gegenteil, wir haben einen Beweis oder wir haben Beweise, dass Sabaq auch für uns als Muslime, der Anhänger der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gesetzlich ist. Wir haben dazu auch Beweise aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und so berichtet uns Aisha radiallahu anha, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise war. Sie sagte: Ich bestritt mit ihm ein Wettrennen und besiegte ihn zu Fuß. Als ich zugenommen hatte, rannte ich wieder mit ihm um die Wette und er besiegte mich. Da sagte er: Jetzt sind wir quitt. Insofern hat der Prophet a.s. durch seine Teilnahme die Gesetzlichkeit bestätigt und auch durch seinen Iqrar, denn die Sahaba radiallahu anhum haben auch diese Sachen in seiner Anwesenheit gemacht. Er hat davon mitbekommen und er hat das gebilligt. Wichtig ist beim Sabaq nicht das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Es geht darum, dass die Anhänger der islamischen Religion stark sind, genauso wie ihre Aqida stark ist, sollen sie auch körperlich stark sein und fit sein für einen etwaigen Angriff. Und so ein Wettbewerb hat also das zum Ziel. Und sollte dieses Ziel verfehlt werden, ist es nicht Sinn der Sache. Und sollte zum Beispiel zu Hass kommen oder zu Neid oder zu Groll unter den Geschwistern, dann hat man das Ziel dieses Wettbewerbes verfehlt. Und dann sollte man das lieber unterlassen. Es gibt unterschiedliche Arten des Sabak. Einmal kann es sein, dass Menschen untereinander Sabak bestreiten, aber es kann auch sein, dass die Tiere untereinander, wie zum Beispiel Pferde, ein Wettrennen bestreiten. Die Frage ist nun, wann dürfen Preise vergeben werden? Zunächst einmal ist festzuhalten, jede Form von Sabak, egal ob es, also jede Form von Wettkämpfe, ist grundsätzlich erlaubt. Also solange es keinen Grund gibt zu verbieten, sind sie grundsätzlich erlaubt, egal was da um die Wette rennt, ob das Menschen sind oder welche Art von Tier auch immer. Grundsätzlich ist das alles erlaubt, solange es keine Preise gibt. Sollte es Preise geben, hat die islamische Scharia hier eine Einschränkung gemacht. Und im folgenden Hadith berichtet uns Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: La sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au fi nasl. Es darf keinen Sabq geben, es sei denn in Bezug auf Kamele, Pferde oder beim Speerwerfen. Also, hier hat der Prophet also übrigens wortwörtlich die Kamelhufe erwähnt, Al-Khuf. Und das entsprechende beim Pferd und und die Eisenspitze eines Speeres erwähnt. All diese Dinge stehen für die Tiere bzw. das Speer, das geworfen wird. Deswegen habe ich auch direkt übersetzt, es sei denn in Bezug auf, oder es darf keinen Sabq geben, es sei denn in Bezug auf Kamele, Pferde oder beim Speerwerfen. Die offensichtliche Bedeutung unter den einigen Gelehrten ist eben, dass man in Bezug auf Preise, dass man Preise nur dann vergeben darf, wenn es um einen dieser drei Angelegenheiten geht. Sollte es um etwas anders gehen, darf man eben keinen Preis einsetzen. Geht es also zum Beispiel um Wettrennen, wie im Hadith von Aisha gerade erwähnt, radiallahu anha, oder um das Ringen, oder das Fahrradfahren oder Schiffrennen oder den Weitwurf. All diese Dinge, dafür darf man keinen Sabak vergeben. Den Sabak darf man durchführen, aber man darf keinen Sabak vergeben, also keinen Preis vergeben. Unter dem Begriff Hafer, was Pferdehufe ist, Pferdehuf ist, damit ist nach manchen Gelehrten auch das gemeint, was in die gleiche Kategorie fällt, wie zum Beispiel die Esel oder die Maultiere. Und aufgrund dieses Begriffes erlauben auch manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, auch Elefanten. Denn auch Elefanten können im Kampf eingesetzt werden. Naam. Was den Preis angeht, so wird er und von wem er bereitgestellt wird. Entweder er wird bereitgestellt von jemandem, der ein Wettstreiter ist, oder er wird bereitgestellt von jemandem, der kein Wettstreiter ist. Sollte der Preis außerhalb der Wettstreiter, also jemand stellt ihn zur Verfügung, der kein Wettstreiter ist, dann steht der Preis eindeutig dem Gewinner zu. Und sollten sie alle gleich gut gewesen sein oder zwei mindestens gleich gut gewesen sein, dann bekommt ihn keiner oder sie teilen ihn sich auf, je nachdem, was ausgemacht worden ist. Sollte allerdings ein Wettstreiter selbst den Preis zur Verfügung stellen, dann steht er ihm zu, wenn er gewinnt, ja, dann behält er ihn natürlich wirklich einfach, ja, stellt er ihm zu, dann steht er ihm zu, wenn er gewinnt. Oder die anderen beiden gleich gut waren. Also man stelle sich vor, man macht zu dritt einen Wettstreit und der eine von den dreien stellt den Preis zur Verfügung. Sollten die anderen beiden gleich gut gewesen sein, oder sollte einer von den anderen beiden gewinnen, dann bekommen sie den Preis dementsprechend. Ja, also das heißt, wenn derjenige, der den Preis zur Verfügung stellt, ein Mitstreiter ist und er gewinnt, bekommt er nur diesen. Er bekommt nicht mehr dafür. Ja? Er bekommt nicht mehr von den anderen, hat kein Anrecht auf mehr als was zur Verfügung gestellt hat. Und sollte der Kontrahent eben gewinnen, bekommt er ihn. Oder sollten die Kontrahenten gleichzeitig alle gewinnen, dann teilen sie sich eben den Preis unter sich auf. Der nächste Fall ist, dass nicht einer den Preis zur Verfügung stellt, sondern alle, die mitmachen, einen Einsatz bringen. In diesem Fall brauchen wir, also wir gehen jetzt einfach von zwei Personen aus, die beide einen Einsatz bringen, dann brauchen wir einen dritten gleichwertigen Mitstreiter. Man nennt ihn den sogenannten Muhallil. Dieser Muhallil heißt wortwörtlich derjenige, der etwas halal macht. Das heißt, sie sagen, wenn diese Person nicht da ist, ist diese Art Wettstreit haram und eine Form von Qimar, eine Form von Glücksspiel. Wenn dieser Muhallil dabei ist, ist es keine Form von Glücksspiel mehr. Diese dritte Person zahlt keinen Einsatz, denn wenn er auch Einsatz haben würde, würde er sich ja nicht unterscheiden von den anderen beiden. Er zahlt keinen Einsatz. Wenn er gewinnt, erhält er den Einsatz beider. Und sollte einer der beiden eigentlichen Wettstreiter gewinnen, erhält er von seinem Gegner den versprochenen Einsatz. Alles klar? Als würden die beiden Wettstreiter, die eigentlich miteinander konkurrieren wollen, sagen, wenn einer von uns beiden gewinnt, bekommt er den Einsatz des anderen. Aber sollten wir beide verlieren, dann, das heißt, sollte der Muhallil gewinnen, dann bekommt der Muhallil unseren Einsatz. Wichtig ist, dass diese Mitstreiter gleichwertig sind. Gleichwertig bedeutet, es ist nicht von vornherein klar, dass er gewinnen wird. Also wenn jemand, wie heißt es, ein Speerwerfen macht, der eine ist 18 Jahre alt, der andere ist 3 Jahre alt, dann ist klar, dass der 18-Jährige gewinnen wird. Das heißt also, diese Sache darf nicht gegeben sein. Es muss die Wahrscheinlichkeit bestehen, was ist, oder die große Wahrscheinlichkeit bestehen, dass jeder von ihnen gewinnen kann. Ansonsten haben wir Qimar. Ansonsten haben wir eine Form von Glücksspiel. Und in einem Daif-Hadith heißt es, dieser Hadith ist, wie gesagt, schwach, und zwar Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer neben zwei Pferden ein drittes mitmachen lässt, unter der Bedingung, dass es nicht auf jeden Fall gewinnen wird, so handelt es sich nicht um Glücksspiel. Wer aber neben zwei Pferden ein drittes mitmachen lässt und sicher ist, dass es gewinnen wird, so handelt es sich um Glücksspiel. Ja. Ja, aber Glücksspiel ist so, das ist eine Eigenschaft ist nämlich davon, wie bei Roulette oder anderen Sachen, wenn man einen Satz hat, man hat einen Einsatz, aber meistens verliert man. Meistens verliert man. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, ist nicht 50-50, wie bei einem Wettstreit zwischen zwei Leuten, sondern es ist ziemlich sicher, dass man verlieren wird. Aber es kann auch sein, dass man gewinnt und deswegen heißt es, ist die Wahrscheinlichkeit davon ist aber sehr gering. Und deswegen gewinnt immer der Glücksspielbetreiber oder der Casino-Betreiber, der ist immer ein Gewinner, weil zu 90% oder 99% gewinnen wird. Wie gesagt, diese Überlieferung ist zwar schwach, aber die meisten Gelehrten haben trotzdem danach gehandelt, weil sie sagen, dass die Bedeutung davon korrekt ist, inhaltlich korrekt ist. Um das zu verdeutlichen, wenn zwei miteinander einen Wettstreit bestreiten und jeder von ihnen einen Einsatz zahlt, jeder zum Beispiel zahlt 100 Euro, dann handelt es sich offensichtlich nicht nur um den Wettstreit an sich, sondern es geht ihnen auch darum, diesen Preis zu gewinnen. Denn einer von beiden wird gewinnen. In der Regel wird einer von beiden gewinnen und dann bekommt er auch das Geld. Sollte aber ein dritter ebenbürtiger Wettstreiter im Spiel sein, der keinen Einsatz zahlt, der gleichwertig ist, der auch gewinnen kann, und wenn er gewinnt, bekommt er den gesamten Gewinn, dann ist dadurch bewiesen, dass es diesen beiden Wettstreitern nicht rein um den Gewinn geht, also um den Preis geht, sondern es geht ihnen um den Sabak, Denn es könnte ja sein, dass der Muhallil Erster wird, dann ist aber trotzdem noch die Frage, welcher von beiden Wettstreitern wird Zweiter und welcher wird Dritter. Ja? Und das ist der Unterschied. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, ist jetzt hier die Form oder die Ähnlichkeit zum Qimar nicht mehr so stark. Nicht mehr so stark. Das ist logisch, nachvollziehbar. Und dieser Hadith, auch wenn er, wie gesagt, nicht authentisch ist, spricht dafür. Also er sagt dasselbe, was auch der Verstand sagt. Ja, und deswegen zieht man ihn als zusätzlichen Beweis oder als zusätzliche Stärkung der Argumentation heran. Also wir sehen hier, liebe Geschwister, dass wir eigentlich sagen können, wir haben bei dieser Sabak-Geschichte mehr oder weniger eine Ausnahmeregelung. Denn diese Form von Sabak, diese Form von Wettkampf ähnelt doch sehr Glücksspielen. Denn man hat einen Einsatz und man kann, wie heißt es, ihn bekommen und noch mehr. Ja, also wenn ich mit drei Leuten weißt du, konkurriere und eine vierte Person ist Muhallil und ich gewinne jetzt den Sabak, dadurch werde ich natürlich mehr Einsatz, mehr gewinnen, als ich eingesetzt habe. Ja? Aber es muss nicht sein. Das heißt, es ist nicht klar, ob ich für meinen Einsatz, was ich dafür bekommen werde. Und wir haben hier, also das ist wäre eigentlich eine Form von Qimar. Ist aber in bestimmten Situationen, haben wir gesagt, beim Pferderennen und so weiter, erlaubt. Also ist praktisch eine Ausnahme. Ja, das ist nicht die Regel. Und dann auch noch die Geschichte mit dem Muhallil, damit es nicht so aussieht wie beim Qimar. Wie gesagt, wenn der Einsatz von den Leuten selbst kommt. Insofern, liebe Geschwister, sehen wir, dass die Ausweitung dieser Angelegenheit problematisch ist. Sie ist problematisch. Und deswegen, und das eigentliche Ziel ist von diesem Sabak die Stärkung der einzelnen Muslime und die Stärkung der Ummah. Das ist das eigentliche Ziel des Ganzen. Und das wird natürlich durch bestimmte Arten von Wettkämpfen, und zwar diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, und die vielleicht heutzutage an ihre Stelle treten, wie heißt es, wie zum Beispiel, wenn man statt Speere heutzutage Munition verwendet, ja, weil mit Speeren heute keine Kriege mehr geführt werden, aber man Munition verwendet, dadurch würde man auf jeden Fall diesen Hadith auch erfüllen. Aber nicht wäre der Fall, wenn man einen Einsatz machen würde bei Fußballspielen oder bei Tischtennis oder bei solchen Angelegenheiten. Sie haben mit der Verteidigung und dem Kampf und solchen Angelegenheiten überhaupt gar nichts zu tun. Und deswegen die Frage, wie sieht es zum Beispiel bei Koranwettbewerben aus? Koranwettbewerbe fallen nicht unter den Hadith des Propheten, der eindeutig gesagt hat, es darf keinen Sabr geben, es sei denn in Bezug auf Kamele, Pferde oder am Speerwerfen. Und wir sehen auch, dass hier Koranwettbewerbe sind mit Sicherheit in diesem Hadith erstens einmal nicht eingeschlossen. Und einer der Gründe ist, oder eine der Weisheiten ist, dass es beim Sabq oder beim Sabaq zu Streitigkeiten aufgrund der Konkurrenz kommen kann. Ja. Aber der Nutzen für die Ummah ist bei wie heißt es, bei diesen drei Angelegenheiten größer. Und man freut sich für seinen Bruder, wenn er einen sogar besiegt, denn dadurch wird diese Angelegenheit ein Dorn im Auge des Feindes, der Muslime, weil die Muslime stärker sind. Und man freut sich, dass sein Bruder noch schneller ist und noch zielstrebiger ist oder noch besser Ziele treffen kann, treffsicherer ist. Ja. Andere Gelehrte begründen diese Ausnahme dieser drei Dinge auch mit der Haja, die aufgrund des Dschihad besteht. Ja. Denn zum Beispiel auch bei Ju'ala, den Ju'ala-Vertrag schauen wir uns noch später an, inshallah ta'ala. Dort geht es zum Beispiel um ein verlorenes Pferd, einen vermissten Geldbeutel. Das heißt, es besteht dringender Bedarf. Jemand möchte das wiederhaben, was er verloren hat. Oder möchte eine Arbeit erledigt haben für einen selbst. Da ist ein dringender Bedarf. Ja? Und auch bei diesen drei Angelegenheiten besteht dringender Bedarf. Aber wo bitte schön besteht dringender Bedarf, wenn es um Koran-Wettbewerbe geht? oder um Hadithe auswendig lernen geht. All diese Sachen sind zwar gute Angelegenheiten, aber es sind keine Sachen, die unter diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam fallen. Und deswegen haben die Gelehrten auch gesagt, wenn jemand einen Ju'ala-Vertrag machen würde und sagen würde, wenn mir mitteilt, wie viel Uhr es ist, erhält er für 10 Euro. Wenn sie sagen, der Ju'ala-Vertrag ist Fasid, denn dafür gibt es dafür ist überhaupt gar kein Aufwand erforderlich. Ja. Deswegen, Sinn und Zweck ist offensichtlich, und wenn dieser nicht erfüllt wird, und dieser wird nur erfüllt durch diese drei Kategorien vom Sabak, dann ist diese Form von Sabak zwar gesetzlich, aber der Sabak, das heißt der Lohn dafür, ist ungesetzlich. Wallahu. Man stelle sich vor, bei einem Koran-Wettbewerb konkurrieren die Teilnehmer miteinander und der eine wünscht sich vom anderen, dass er einen Fehler beim Koranlesen macht, dass er einen Vers vergisst, dass er nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dass er eine Regel im Tajweed falsch macht, nur damit er gewinnt. Also sicherlich geht es hier um das Jenseits. Das Ziel davon, Koran lesen und solche Sachen, religiöse Sachen, sind das Jenseits. Manche Leute begründen zwar und sagen, wir spornen dadurch die Kinder und so weiter an, den Koran Karim auswendig zu lernen und so weiter. Das stimmt, aber das Problem ist, wie kann das geschehen auf Kosten des Koran, auf Kosten des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen muss man hier aufpassen. Und der Muslim zieht immer die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Und noch schlimmer ist es, wenn bei solchen Wettbewerben Fragen gestellt werden, die überhaupt nicht relevant sind. Zum Beispiel, wann hat der Kafir so und so gelebt? Von wann bis wann ging der Krieg so und so? Oder sie beziehen sich auf einen Fasiq. Oder man sagt, man fordert die Muslime auf, sinnlose Bücher zu lesen. Oder Liebesgeschichten oder ähnliche Sachen, die für einen Fitna sein können und den Menschen auf falsche Gedanken bringen. Alles mit der Argumentation, dass die Muslime ihren Horizont erweitern sollen. Wir brauchen unseren Horizont nicht mit Unnützem zu erweitern. Unsere vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen haben die Menschheit von Osten nach Westen angeführt. Ihre Schulen und ihre Gelehrten waren überall verbreitet und sie kannten solche Arten von Wettbewerben nicht und sowas. Das so etwas bringt auch die eine muslimische oder eine menschliche Gesellschaft nicht nach vorne. Schauen wir uns jetzt die Bedingungen an dafür für einen Sabak. Wenn es um ein Tier geht, dann müssen eben diese Tiere bestimmt werden. Es muss ganz klar sein, um welches Tier es geht. Bei den Menschen natürlich genauso, muss ganz klar sein, welche Person mitmacht. Es reicht also nicht zu sagen, eines meiner Kinder wird teilnehmen oder eines meiner Pferde wird teilnehmen, sondern man muss ganz genau wissen, welches, damit man auch, und das kommen wir dann zur zweiten Bedingung, die Gleichheit gewährleisten kann. Ein Tier, das 100 Kilo wiegt, sicherlich nicht, kann nicht antreten gegen ein Tier, das 50 Kilo wiegt, auch wenn es das gleiche Tier ist. Ein Tier, das nur drei Beine hat, kann nicht an gegen ein Tier, das vier Beine hat und so weiter und so fort. Das heißt, die Gleichheit durch die Art des Tieres und auch durch die Sorte des Tieres muss gewährleistet sein. Ja, also Kamele mit Kamelen, Pferde mit Pferden. Zwei Sorten wären zum Beispiel Einhörkrige und Zweihörkrige. Einhörkrige Irab-Kamele oder Zweihörkrige Buchtiya-Kamele. Manche Gelehrte sagen, das sind zwei unterschiedliche gleiche Arten, aber unterschiedliche Sorten. Und manche sagen, das muss eingehalten werden, andere sagen, das muss nicht eingehalten werden. Wie dem auch sei, wenn sich zeigt, dass diese einen viel schwerer sind als die anderen und deswegen benachteiligt sind, dann natürlich muss man das mit berücksichtigen. Ansonsten spielt es keine Rolle, ob es jetzt einhörkriges oder zweihörkriges. Dann als drittes muss das Ziel definiert werden. Wann gewinnt man? Wann gewinnt man? Bei einer Rennstrecke muss genau die Entfernung definiert werden, der Startpunkt und das Ziel muss definiert werden. Beim Bogenschießen muss genau klar sein, wo man treffen muss, damit man gewinnen kann. Denn beim Bogenschießen und Speerwerfen, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Alla innal quwwata ar-rami. Hört, im Speerwerfen liegt die Kraft. Manche Gelehrte sagen, es geht hier um die Entfernung. Andere sagen, was bringt mir die Entfernung, wenn man nicht richtig trifft? Ja? Insofern ist Entfernung wichtig. Also entweder man definiert, je weiter man wirft, oder man definiert die Treffsicherheit, indem man eine Zielscheibe macht, oder man macht beides, indem man das Ziel weit entfernt. All diese Möglichkeiten sind legitim. Entscheidend ist, dass man definiert, ganz klar definiert, wann eine Person auch gewonnen hat. Es kann auch sein, dass die Einschlagtiefe eine Rolle spielt. Wenn man ein Eisen, wenn man schwer hat mit einem Eisen Pfeil, dann kann es sein, dass man 1 Zentimeter eindringt in ein Stück Holz oder 2 Zentimeter, und je nachdem, wie tiefer man eingedrungen hat, desto kräftiger hat man geworfen. Ja. All dies, oder man muss auch definieren, wie viele Versuche man hat, um dieses Ziel zu erreichen. All diese Sachen sind von entscheidender Bedeutung, damit es nachher nicht zu Streit kommt und jeder den Sieg oder den Lohn, den Sabak, Entschuldigung, für sich selbst beansprucht. Um welche Vertragsart handelt es sich eigentlich beim Sabak? Sabak ist eigentlich eine Art Ju'ala. Man sagt auch Ju'l. Das bedeutet Löhnung oder Lohn. Dafür gibt es ein eigenständiges Kapitel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, in Surat Yusuf: Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels, und dafür bin ich Bürger. Also bei der Ju'ala schreibt man einen bestimmten Lohn aus für eine bestimmte Leistung, die für einen getan wird. Als würde man sagen, wer für mich das und das tut, dem werde ich das und das geben. Ja. Wer meinen Stift findet, bekommt dafür 1 Euro. Und warum haben wir das jetzt in diesem Zusammenhang erwähnt? Weil der Sabak ist eigentlich eine Art Ju'ala. Und Ju'ala-Verträge sind Ja'iz-Verträge. Und wenn Ju'ala-Verträge Ja'iz-Verträge sind, dann sind es auch die Sabak-Verträge. Natürlich gemeint ist, dass dieser Sabak-Vertrag unverbindlich ist, solange man mit dem eigentlichen Vertrag nicht beginnt. Also sobald der Vertrag, Entschuldigung, bis der Vertrag umgesetzt worden ist. Das heißt, sobald jemand dann den Sinn und Zweck, oder sobald jemand dann den Vertrag zu Ende umgesetzt hat, ist er lazim verbindlich geworden für denjenigen, der den Preis ausgeschrieben hat. Wenn man ein Auto findet, der bekommt 100 Euro. Sobald jemand dann das Auto gefunden hat, muss er diese 100 Euro erhalten, muss die eine Person dieser Person das aushändigen und lauern. Und sollte es einen Muhallil geben, so sind manche Gelehrte der Ansicht, dass der Vertrag sogar von vornherein lazim ist. Diejenigen Gelehrten, die sagen, dass der Sabak von vornherein lazim ist, also grundsätzlich lazim ist, nicht ja, es ist, sie berufen sich auf die Ayah im Koran Karim, was heißt: O, die ihr glaubt, haltet die Verträge ein. 5:1. Und natürlich, dieser Beweis ist natürlich allgemeiner als um das, was es eigentlich geht. Es ist klar, dass man Verträge grundsätzlich einzuhalten hat, aber die Frage ist, ob diese Einhaltung verpflichtend ist oder eben nicht. Denn nicht jeder Vertrag muss zu Ende eingehalten werden. Es gibt Verträge, die man aussteigen kann. Also auch die Sharika, die Mudaraba-Sharika zum Beispiel, ist ein Vertrag. Fällt auch unter diese Aya, aber trotzdem ist das Recht eines jeden jederzeit auszusteigen, sowohl der Mudarib als auch der Mudarab. So viel zu der Angelegenheit des Sabak. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Taufiq geben, dass wir diese Themen auf die vorgeschriebene Art und Weise umsetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von uns annehmen. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Und beim nächsten Mal werden wir inshallah ta'ala mit dem Thema der Ariyah weitermachen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.